نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter, barakallahu fikum, mit Erklärung von Riyad al-Salihin. Die Erklärung von Riyad al-Salihin und wir waren bei Hadith 103. نتابع إن شاء الله بارك الله فيكم درسنا باللغتين العربية والألمانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حفت بدل حجبت، وهو بمعناه أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها، فإذا فعل دخلها. يعني أحيطت النار بالشهوات، أحيطت النار بالشهوات، وأحيطت الجنة بالمكاره. الشهوات الأمور التي تحبها النفس وتريدها وتريد تكون عندها، والمكاره الأمور التي فيها مشقة على الإنسان، مثلا الزنا، النساء عموما والزنا، النفس تشتهيه لأنه شهوة فرج، أو الخمر والطعام اللي فيه حرام، شهوة بطن، فالإنسان يشتهي مثل هذه الأمور. فهذه يعني هذه أحيطت بالنار بها، فإذا الإنسان فعلها دخل النار. أو الغش مثلا في ثمن السلعة، أو حب المال من شهوات النفس، هو المال، يعني حب المال يؤدي بالإنسان إلى أمور عظيمة، نسأل الله السلام. الاستطالة على الناس والعلو عليهم والتكبر على الناس، فهذه كلها شهوات. فالنار محفوفة بهذه الشهوات، فكل ما فعل الإنسان شهوة زال الحجاب واقترب أكثر إلى النار والعياذ بالله. أما الجنة فحفت بالمكاره، الجنة حفت بالمكاره، يعني الأمور التي تكون صعبة على النفوس، لأن الباطل محبوب للنفس، خاصة النفس الأمارة بالسوء، والحق مكروه لها. فإذا الإنسان تجاوز هذا الأمر، يعني الإنسان إذا فعل الحرام فإنه يهتك أو يذهب الحجاب ويقترب أكثر إلى النار. وإذا الإنسان فعل الأمور التي تكرهها النفس، مثلا قيام الليل، أنه يصوم، أنه يؤدي الحق الذي عليه، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، أنه ما يظلم، يبتعد عن الظلم، مثل هذا الإنسان فيزيل الحجاب الذي يقربه إلى الجنة. لذلك بارك الله فيكم، هذا أمر عظيم في ديننا، هذا أمر عظيم في ديننا. فيجب على الإنسان أن يجاهد نفسه على أنه لا يفعل الحرام ولا يتبع الشهوات، ويجاهد نفسه على أنه يعمل بالمأمور وبالحلال والمباح، ويحاول قدر المستطاع أن يأتي بالخير، وهكذا يكون من أهل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. حديث هندت أينس أبو هريرة رضوان الله عليه überlieferte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Hölle ist von Gelüsten umgeben und das Paradies von Widerwärtigkeiten. Widerwärtigkeiten. Das ist bei Al-Bukhari und Muslim und in Version in Version von Muslim, das ist verdeckt. Verdeckt oder barakallahu fikum umgeben. Was bedeutet dieses Hadith? Erstmal, dieses Hadith ist wichtig. weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns etwas erklärt hat, dann wir uns überlegen, es gibt Paradies und es gibt Hölle, die sind da. Und das Paradies wurde umgeben oder sozusagen verdeckt von wie sozusagen Umhüllungen. Und diese Umhüllungen für Paradies sind die Widerwärtigkeiten. Das sind die Sachen, die schwer für uns sind. Unsere Seele findet das sehr schwer, wenn man das praktizieren will. Und bei der Hölle, die Hölle ist umgeben von, auch von diesen Hüllen. Und diesen die Gelüste und Begierden in diesem Leben. Weil die Psyche, die will diese Begierden und diese Gelüste. Also, oder diese Gelüste. Die will das haben. Und wenn man diese Gelüste, diesen Gelüsten folgt oder diesen Begierden folgt und da macht man Haram, dann kann man, dann geht immer sozusagen eine Hülle weg und am Ende kommt man in die Hölle. Und bei Paradies, das ist von Widerwärtigkeiten und von schweren Sachen. Beispiel für das Erste, das wird für die Hölle, und Beispiel für das Paradies. Zum Beispiel Frauen, die Männer wollen Frauen und manche wollen Unzucht begehen. Oder manche wollen schnell Geld verdienen, deshalb machen sie Haram. Manche trinken sie Alkohol, essen sie etwas, was Haram ist in der Religion. Andere, wal'iyadu billah, wollen immer arrogant sein und die wollen, dass die Leute unter ihnen sind. Das sind bestimmte Themen, die sozusagen, wenn man das begeht, dann macht man sich selber einen Weg in die Hölle, wal'iyadu billah. Paradies ist umgehüllt von oder umgeben von Sachen, die für die Seele schwer sind. Denk mal, du stehst in der Nacht auf, damit du in die Moschee kommst, damit du Frühgebet betest oder damit du Isha-Gebet betest. Das ist schwer. Du sollst fasten und du fastest Montag und Donnerstag zusätzlich. Du gebietest das Gute und verbietest das Schlechte. Das sind bestimmte Sachen, die schwer sind. Du bist gerecht, wenn du was sagst, wenn du was machst. Das sind alle, barakallahu fikum, Themen, die für die Seele schwer sind. Und das ist genau, barakallahu fikum, was hier gemeint wird. Jede gute Sache, die ins Paradies bringt und die schwer für uns ist eigentlich. Und das andere, jede schlechte Sache, die in die Hölle bringt, aber leider, die meisten Leute finden das leicht und die wollen das haben. Die wollen. Aber wenn man dieses Hadith versteht, dann sagt man, subhanallah, schaut mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns das gemacht hat, wie Paradies und Hölle. Und was ist der Weg ins Paradies und was ist der Weg in die Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wa'an Abi Abdullah حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فدخل عليه حذيفة رضي الله عليه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصلى مقتديا صلاة ليل، هذه ليست صلاة فرض، صلاة ليل، فدخل معه فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من البقرة فلما وصل المئة ظن حذيفة أنه خلاص سيركع فما ركع؟ قال أكيد سيكمل البقرة وبعدين يركع. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء وثم قرأ آل عمران ثم ركع، وكان ركوعه نحوا من من من من من قراءته، ثم قام سمع الله لمن حمده، فبقي قائما نحوا من ركوعه. وبارك الله فيكم، كان إذا مر بتسبيح سبح، أو بالسجود أيضا ما فعلنا الشيء، وإذا مر بتسبيح سبح، إذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. هذا فقط في قيام الليل كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يكون بالنوافل. فإذا في هذا بارك الله فيكم، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له وهو أول من يدخل الجنة، وقرأ في ركعة واحدة، في ركعة واحدة أكثر من 5 أجزاء من القرآن يترسل بها. شو يعني يترسل؟ يعني شوي شوي. وفي هذا الحديث كذلك بارك الله فيكم أنه ما يعني أنه قرأ أولا البقرة ثم النساء ثم عاد إلى آل عمران، فلا بأس أنك تقرأ من أواخر السور بعدين تقرأ من أوائل السور، يعني مثلا تقرأ من الآخر تقرأ قل أعوذ رب الناس وبعدين في الركعة الثانية تقرأ شيء من البقرة، لا بأس. وكذلك بارك الله فيكم كان يتناسب القيام في صلاته، القيام مع الركوع مع السجود، مع السجود. وفي صلاة الليل إذا مر باستعاذة استعاذ، تعوذ يعني استعاذ، إذا مر بسؤال سأل يعني دعاء سأل الله سبحانه، إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، إذا مر بذكر النار استعاذ بالله من النار. وكذلك في هذا الحديث بارك الله فيكم فضل البقرة وآل عمران، فضل البقرة وآل عمران. فالبقرة وآل عمران تأتيان كغمامتين، كغمامتين يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما. فذلك بارك الله فيكم انظروا هذا الأمر العظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويصلي على الرغم من أنه مغفور له وأول من سيدخل الجنة وهو نبي الله. والحديث الذي بعده عن ابن مسعود 105 يعني، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. يعني صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عليه فأطال النبي صلى الله عليه وسلم، فابن مسعود قال كنت أريد أن أتركه أذن، ولكنه جاهد نفسه وبقي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا لمسألة بارك الله فيكم، انتبهوا لمسألة ألا وهي أنه لا بأس أن يصلى، أن تصلى، أن يصلى الليل وأن مثلا يصلي 2-3 لا بأس الجماعة فيه، ولكن ما يكون أنه يا أخوة يوم الخميس القادم سنصلي قيام الليل فاجتمعوا في المسجد حتى نصلي، هذا من البدع. أما مثلا أنت في بيتك وقمت تصلي قيام الليل وعندك ضيف قال لك أريد أصلي معك فليصلي، أنت في المسجد تصلي قيام الليل فيدخل إنسان الله أكبر يصلي معك، هذا لا بأس به. وأما في رمضان فصلاة التراويح هي صلاة القيام. أما في غيره انتبهوا، مسألة أنه يصلى نعم، ولكن أنه الله يدبر لهذا الأمر ويحضر لهذا الأمر فهذا ما في سنة، يعني ليس من السنة في ذلك. لأنه قد يقول قائل طيب هو ابن مسعود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وحذيفة، والنبي صلى الله مرة مع ابن عباس، فإذا الجماعة نعم صح يجوز، ولكن ليس بهذا الذي يفعله البعض اليوم. يوم الاثنين نصوم وبعدين نقوم الليل، ما نعلم هيك شيء في الدين في الشر، فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. حديث هندت فيه باي اوش هندت باي عن ابي عبد الله ابو عبد الله حذيفة ابن اليمان اتصيلته اينس نختس betete ich hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er begann mit der Rezitation der Surat al-Baqarah. Und ich sagte mir, er werde sich beim Hundertsten, und er, Entschuldigung, er hat gelesen bis zur 100. Ayah. Ich habe gedacht, er wird sich verbeugen. Aber er, sallallahu alaihi wasallam, fuhr danach fort. Und ich sagte mir, er werde die ganze Surah im ersten Rak'ah vollenden. Er fuhr allerdings fort und begann mit der Rezitation der Surat al-Nisa. Las sie durch und las dann die Surah Ali Imran. Dabei las er sie alle langsam und deutlich vor und schloss alle Lobpreisungen, Schutzformeln und Bittgebete, die in diesen Ayat erwähnt sind, ausführlich mit ein. Als er sich dann verbeugte, wobei er die Worte Subhana Rabbi al-Azim wiederholte, war seine Verbeugung, Rukur, nahezu lang wie sein Beten im Stehen, Qiyam. Dann sagte er, Sami' Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd, richtete sich wieder auf und blieb stehen, solange wie er in der Verbeugung Rukur verweilt hatte. Dann warf er sich nieder und sagte, Subhana Rabbi al-A'la, und seine Niederwerfung dauerte so lange wie sein Stehen. Das ist in Sahih Muslim. Wir reden über ein Thema, das heißt Anstrengung. Anstrengung, dass du dich bemühst gegen dich selbst, dass du dich anstrengst, um etwas zu machen. Und das ist ein Beispiel hier, Barakallahu fikum, in dieser Überlieferung. Erstens, wir müssen etwas erklären, Barakallahu fikum. Und zwar, man darf in der Nacht gemeinsam beten. Aber, pass auf, man darf in der Nacht gemeinsam beten, aber nicht in dieser Art und Weise, wie manche machen. Indem sie die Leute aufrufen, kommt zum Beispiel am Donnerstag, wir beten in der Nacht zusammen. Das ist nicht von der Sunna. Sowas ist nicht bekannt. Aber, angenommen, du bist in der Moschee und du willst in der Nacht beten. Und dann sehen ein paar Leute, die sehen dich, du betest. Dann können sie sich anschließen und sie können mit dir beten. Das ist kein Problem hier. In Ramadan sowieso, wir beten Tarawih und das ist in der Nacht. Aber dass man den Leuten sagt, Leute, wir fasten am Montag und Abend oder in der Nacht, dann beten wir zusätzlich freiwillig Nachtgebet, sowas haben wir nicht. Passt auf, Barakallahu fikum, nicht, dass man hier das nicht versteht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mit verschiedenen Sahaba oder verschiedene Gefährten von ihm, haben mit ihm gebetet in der Nacht. Und die haben dann überliefert. Und eine Überlieferung ist das. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist der Erste, der ins Paradies kommt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat keine Sünden begangen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist Liebling von Allah subhanahu wa ta'ala. Trotzdem betet er so lange. Mehr als 5 Kapitel vom Koran. 5 Kapitel vom Koran in ein Rak'a. In ein Rak'a. Nicht jetzt in 20 oder 30 oder 40. Nein, nein, nein. 5 Kapitel, mehr als 5 Kapitel in ein Rak'a. Und der Prophet Muhammad sallam hat die Reihenfolge hier nicht gehabt. Also er hat nicht so gebetet, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nein, er hat gebetet, Al-Baqarah, dann An-Nisa, dann Ali Imran. Das heißt, er hat sozusagen die Reihenfolge hier nicht, der hat das nicht festgehalten, der hat sich nicht an Reihenfolge festgehalten, sallallahu alaihi wa sallam. Und dazu, er hat so lange gebetet und langsam hat er gelesen, langsam, langsam. Und als er zum Beispiel eine Ayah gelesen hat, es gab Tasbih. Tasbih bedeutet, wenn man sagt Subhana, dann hat er Tasbih gemacht. Wenn er in eine Ayah hat Bittgebet, der hat dieses Bittgebet gemacht. Wenn in einer Ayah kommt über Strafe und Feuer und Hölle, hat Allah subhanahu wa ta'ala um Zuflucht vor der Hölle gebeten. Das sind Themen, die wir auch in der Nacht beten können. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Rukur gemacht. Der hat sich vorbeugt. Und der hat so lange Rukur gemacht, wie im Stehen. Und dann stand er wieder. Und dann hat er nochmal, das war so lang. Und Niederwerfung, das war auch so lang. Warum das Ganze? Ja, weil er etwas erreichen will, dass er ins Paradies kommt, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala ihm das versprochen hat. Aber trotzdem, der hat mehr für Allah subhanahu wa ta'ala getan und gemacht. Und das ist, barakallahu fikum, unser Thema. Anstrengung. Das ist Anstrengung. Und es gibt auch in dieser Überlieferung, barakallahu fikum, Vorzug von Al-Baqarah und Ali Imran. Weil Al-Baqarah und Ali Imran, die werden wie Wolken kommen am letzten Tag. Und die werden für die Leute, die Al-Baqarah und Ali Imran gelernt haben, die wollen Fürsprache leisten am letzten Tag. So, barakallahu fikum, man sollte Al-Baqarah und Ali Imran, diese Suren, lesen, weil die auch Al-Zahrawan heißen. Al-Baqarah und Ali Imran. Und man kann das auch natürlich in der Nacht beten. Dann der nächste Hadith ist auch das gleiche, deshalb nehmen wir sofort. Ibn Mas'ud radhiyallahu alayhi erzählte: Eines Nachtes schloss ich mich dem Gesandten Allahs im Gebet an. Er verweilte im Stehen, Qiyam, so lange, bis ich beinahe etwas Schlechtes getan hätte. Man fragte Ibn Mas'ud: Was hättest du denn getan? Er sagte: Ich hätte mich hingesetzt und ihn gelassen. Das ist bei Al-Bukhari Muslim. Das bedeutet, barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat so lange gebetet, bis Ibn Mas'ud nicht mehr aufstehen könnte. Ibn Mas'ud sagte: Ich wollte sitzen und den Prophet sallallahu alaihi wasallam allein weiter beten lassen. Und wir reden über Anstrengung. Das bedeutet, barakallahu fikum, schaut mal, wie die Sache ist. Das heißt, wenn man zum Beispiel Tarawih betet und man sagt, ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat so lange gebetet, ich bete so. Das ist in Ordnung, allgemein. Aber, barakallahu fikum, man soll die Leute betrachten und einsehen, dass viele Leute Ajr haben wollen. Deshalb sollte man ihnen diese Möglichkeit geben. Wallahu ta'ala ala wa ala. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. لما يموت الإنسان يشيعه الناس إلى قبره ومعهم طبعا أهله وماله وعمله. أما المال فيبقى للورثة، وأما الأهل فيرجعون إلى بيوتهم، وأما الذي يبقى مع الميت والعمل. ونحن نتكلم عن العمل، لأن مجاهدة النفس تقتضي أن الإنسان يعمل العمل الصالح ويبتعد، بارك الله فيكم، عن الأمور السيئة. ومجاهدة النفس تقود الإنسان إلى الخاتمة الحسنة والعاقبة الجيدة. أما الإنسان إذا ما جاهد نفسه أفلت العنان لنفسه تفعل ما تشاء، فهذا هو الخاسر. فنسأل الله السلامة. والدنيا زائلة، والذي يبقى هو عمل الإنسان من هذه الدنيا. ما عندكم ينفد وما عند الله بقى. الإنسان دائما يجعل العمل الذي عمله هو الذي يعني هو الشيء اللي سيبقى له. المال هذا سيذهب، والأهل ما ينفعك، إنما الذي ينفعك يوم القيامة هو عملك الصالح وولدك الصالح وعلمك النافع وصدقتك الجارية، أي العمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أعمالنا ويتقبلها منا. أنس رضوان الله عليه، berichtete, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Drei begleiten den Gestorbenen zum Grab: seine Angehörigen, sein Vermögen und seine Taten. Zwei davon, nämlich die Angehörigen und sein Vermögen, verlassen ihn, kommen zurück. Das dritte, sein Verdienst bleibt bei ihm, sein Tat, sein Werk bleibt bei ihm. Das ist bei Al-Bukhari. Dass wenn jemand stirbt, die Leute tragen diese Person und die bringen diese Person ins Grab. Und wenn diese Person unter der Erde ist, dann kehren die Angehörigen zurück und das Vermögen wird verteilt auf die Erbenden, die Leute, die von ihm die Erbe nehmen. Aber was bleibt für die Person? Die Taten, die Handlungen, das gute Werk, was man in diesem Leben getan hat. Das bleibt für die Person. Alles andere ist weg. Alles andere ist weg. Deshalb sollte man im Leben sich überlegen, wie kann ich mich anstrengen, dass ich die besten Taten, dass ich die besten Handlungen in diesem Leben praktizieren kann. Nämlich diese Taten und Handlungen, die sind mein Vermögen. Aber nicht jetzt geldmäßig und goldmäßig, nein. Mein Vermögen, was mir am letzten Tag durch die Hilfe Allahs hilft. So, man sollte sich überlegen und man sollte sich anstrengen, indem man das Gute tut und das Schlechte verlässt. In allen Bereichen. Wallahu ta'ala ala ala. Wa an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam: "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan-naru mithlu dhalika." Rawahu al-Bukhari. Hadha al-hadith fihi targhibun wa tarhib. Targhibun fil janna wa tarhibun min an-nar. وشراك النعل هو هذا السير اللي يكون في النعل اللي يكون على ظهر القدم ويضرب فيه المثل في القرب لما أقول لك أقرب من شراك نعلك يعني من رباط النعل أي هذا قريب جدا منك فالذي يكثر من الطاعات ويكثر من الخير ويكثر من العمل الصالح ويكون مطمئنا بطاعة الله سبحانه وتعالى فهذا ييسر له أن يدخل الجنة وأما ذلك الإنسان الذي يرى كل الأمور ثقيلة عليه ويستثقل اجتناب الحرام ويستثقل الطاعة فهذا ويقع في الحرام فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهو أيضا قريب إلى النار قريب إلى النار لذلك ينتبه الإنسان ويعلم أن الجنة تكون يعني تؤخذ بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته ولكن لا بد من العمل حتى يرحم الله سبحانه وتعالى لا يدخل أحد الجنة بعمله إلا أن يتغمدن الله برحمته سبحانه وتعالى لذلك الإنسان يعمل عمل الصالح حتى الله سبحانه وتعالى يرحمه حتى يدخله الجنة و ما هو العمل الصالح الأعمال التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها وعلمنا هذه الأعمال النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان ينتبه لنفسه ويسأل نفسه ويعلم أن الجنة قريبة قريبة للجنة وكذلك النار قريبة الإنسان قد يقول كلمة يقع فيها 70 خريفا في نار جهنم وقد يقول كلمة يرضى الله سبحانه وتعالى عليه بها فيدخله الله سبحانه وتعالى بها الجنة ألا تجد بارك الله فيكم شوف ذلك الإنسان الذي شال غصن شوك شاله من الشارع من طريق الناس ووضعه على جنب فشكر الله له فأدخله الجنة بس والمرأة التي قتلت قطة فأدخلها الله النار المرأة التي تؤذي جيرانها مع أنها تصلي وكذا وكذا نار والمرأة اللي ما تصلي فقط صلاتها وما تؤذي أحد الجنة لذلك الإنسان ينتبه والإذاء أمره عظيم فنسأل الله السلام لذلك بارك الله فيكم الجنة قريبة والنار كذلك قريبة وهذا هو منهج الإسلام في الترهيب والترغيب في جنة وفي نار والذي يريد الجنة يعمل لها يعمل عمل الصالح والذي يريد النار والعياذ بالله مع أنه ما في أحد يقول أنا أريد النار لن يقول أحد ذلك ولكن لسان الحال يعني من أعماله هذا يريد النار نسأل الله السلام بارك الله فيكم. ابن مسعود رضوان الله عليه، ابن مسعود رضوان الله عليه berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das Paradies ist jedem von euch näher als sein Schnürsenkel, und ähnlich ist es auch mit der Hölle. Das bei Bukhari Muslim ist dieses Hadith. Schnürsenkel. So, man sagt das im Arabischen als Sprichwort. Wenn man sagt, das ist näher zu dir als dein Schnürsenkel, also das ist sehr nah. Du kannst das sofort bekommen. Paradies ist sehr nah und Hölle ist sehr nah. Paradies bekommt man mit Barmherzigkeit Allahs, wenn man Gutes getan hat. Und die Hölle, man geht in die Hölle durch die Gerechtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man schlechte Taten begangen hat. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Ins Paradies Barmherzigkeit, in der Hölle Gerechtigkeit. Und beides hat eine Basis, und das ist dein Werk in diesem Leben. Deine Taten, deine Handlungen. Hat man gut getan, wird man ins Paradies. Hat man schlecht getan, wird man in die Hölle. Wer entscheidet? Am Ende du. Du entscheidest, was du machst in deinem Leben. Was willst du genau? Paradies oder Hölle? Wenn du sagst, ich möchte Paradies, dann musst du dafür etwas tun. Das heißt, beten, gut sein, Wahrheit sagen, mit Leuten gut umgehen. Willst du das nicht, dann willst du in die Hölle, wal'iyadu billah. Keiner wird sagen, ich möchte in die Hölle. Aber durch die Taten und die Handlungen und die Werke von manchen Personen, die wollen doch in die Hölle. Indem man wal'iyadu billah schlecht macht, indem man betrügt, lügt, indem man Unrecht praktiziert in diesem Leben. Und jeder von uns muss für sich selber, barakallahu fikum, entscheiden. Aber das ist nah und das ist nah. Und das ist System im Islam. Es gibt im Islam System. Tarhib und Tarhib. Das wird Ehrfurcht und Hoffnung. Ehrfurcht und Hoffnung. Wir hoffen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies bringt. Und wir bitten Allah, dass er uns verzeiht und vergibt. Und wir fürchten Allah, wenn wir Sünden begehen, dass er uns bestraft. Und dass er von uns wegnimmt. Und dass er uns in die Hölle bringt. Und jeder muss für sich selber entscheiden, was er will. Keiner kann für die anderen entscheiden, was sie machen, sondern jeder ist verantwortlich für sich selbst. عن أبي فراس ربيعة بن كعب الإسلامي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك قلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود فأعني على نفسك بكثرة السجود. أهل الصفة بارك الله فيكم، أهل الصفة كانوا قوم من الصحابة يقرؤون القرآن وعندهم علم، وكان ما عندهم، كانوا فقراء، فكانوا يبقون في المسجد، فلذلك سموا من أهل الصفة، يعني كان وطنهم صفة المسجد النبوي، وكانوا حوالي 80، وكان الصحابة يأتوهم بالطعام واللبن، وكانوا يعني يخدمون النبي صلى الله، وكانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم أبو فراس ربيعة بن كعب الأسلمي. فكان يأتي النبي بالماء، الوضوء هو الماء الذي يستخدم في الوضوء، الوضوء هو الفعل، والوضوء هو اللي يستخدم الماء، فكان يأتيه به وحاجات النبي صلى الله عليه وسلم التي يحتاجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمه فقال له سل، سل اطلب. فقال مرافقتك في الجنة، يا أكون معك في الجنة. قال له طيب اطلب شيء، قال له نفس الشيء، قال له هو ذاك وذاك. قال فاعني على نفسك بكثرة السجود، وهذا الشاهد يعني كثرة السجود والركوع، كثرة الصلاة، لأن العبد أقرب ما يكون إلى الله وهو ساجد، وهو ساجد هو أقرب شيء. وفي هذا الحديث دليل على فضل السجود، فضل السجود لله سبحانه وتعالى. وإذا أكثر من الصلاة ومن السجود فهذا الإنسان يجاهد نفسه، يجاهد نفسه، وهذا هو بحثنا. فمن سجد لله كثيرا وصلى لله، وطبعا كانت عقيدته سليمة وكان إنسان يخاف الله سبحانه وتعالى، فهذا بارك الله فيكم إن شاء الله يكون من أهل الجنة. وصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في الجنة. بارك الله فيكم أبو فراس ربيعة بن كعب الأسلمي. أين دينا دس بروفيت صلى الله عليه وسلم und einer der Ahl al-Suffa, ein Diener vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, und einer der Ahl al-Suffa, sagte, ich verbrachte meine Nächte immer in der Nähe des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, damit ich ihm Wasser für seine Waschung und seinen Bedarf bringen konnte. Eines Tages sagte er zu mir, was wünschst du dir von mir? Er sagte, ich bitte darum, in deiner Gesellschaft im Paradies zu sein. Es wird mit dir ins Paradies zu kommen. Er sagte weiter, und was noch? Er sagte nur dies. Da sagte er, dann hilf mir, indem du dich selbst oft vor Allah niederwirfst. Indem du dich selbst vor Allah subhanahu wa ta'ala niederwirfst. Das ist Barakallahu fikum in Sahih Muslim. Das ist eine sehr schöne Überlieferung. Erstmal, wir sind Ahl al-Suffa. Ahl al-Suffa, Barakallahu fikum, die sind die Leute, die neben der Moschee vom Propheten Muhammad sallam waren. Das heißt Suffat al-Masjid, das bedeutet ein Platz vor der Moschee. Und die waren dort, die waren ungefähr 80 Leute, und die haben Wissen gehabt, aber die waren arme Leute. Die waren arme Leute, und die Sahaba haben ihnen zum Essen gebracht und zum Trinken gebracht. Und diese Leute waren immer mit dem Propheten Muhammad sallam, sie haben mit ihm gelernt und sie haben auch sozusagen geholfen in vielen Themen. Unter ihnen Abu Firas Rabi'a bin Ka'b al-Islam. Er hat dem Propheten Wasser für sein Wudu, für seine Waschung gebracht. Der Prophet wollte ihn belohnen für das, was er für den Propheten macht, dass er hilft und unterstützt. Der Prophet sagt ihm, was willst du, was willst du dir? Er hat ihm gesagt, dass ich mit dir ins Paradies komme. Er hat ihm gesagt, und was noch? Er hat gesagt, mit dir ins Paradies. Zum dritten Mal. Nur das? Er hat gesagt, nur das. Nur das. Dass er mit ihm ins Paradies kommt. Der Prophet sagte, dann hilf mir, indem du dich viel niederwirfst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, indem du betest. Weil derjenige, der den richtigen Glauben hat und viel betet vor Allah subhanahu wa ta'ala, wird so ins Paradies inshallah kommen. Wir können natürlich nicht bestimmen, der oder der, weil wir nicht wissen, ob Allah subhanahu wa ta'ala von uns annimmt oder nicht. Aber wenn man viel für Allah subhanahu wa ta'ala macht und wenn man sich anstrengt, indem man betet für Allah subhanahu wa ta'ala, indem man viel Ruku' macht für Allah subhanahu wa ta'ala, das ist barakallahu fikum ein Weg, dass man ins Paradies kommt. Dass man ins Paradies barakallahu fikum kommt. Und das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Salli lahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حسن روح عبد Also die Brüder und Schwestern im Internet, ich versuche vielleicht nachher zu kommen. Ein bisschen warten, Barakallah. Salam alaikum wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما تعملون